1. Die wir dies Verheißungen besitzen, sollten wir uns von jeder Verunreinigung des Körpers und des Geistes reinigen und in Ehrfurcht vor Gott nach vollkommener Heiligkeit streben. 2. Bitte öffnet uns ihr Herzen, wir haben niemanden ungerecht behandelt, niemanden ins Verderben geführt und niemanden zu unserem Vorteil ausgenutzt. 3. ICH sage dies nicht, mug zu verurteilen, denn ICH bereits betonte, seid er so fest mit uns verbunden, dass wir gemeinsam leben und sterben wollen. Für ICH habe großes Vertrauen zu euch und bin stolz auf euch, trotz all unserer Bedrängnis empfind ICH Jeffen Trost und Überströmend Freud. 5. Als wir in Macedonien ankamen, fanden wir keine Ruhe, sondern waren überall von Schwierigkeiten umgeben, nach außen hin gab es Konflikte, im Inneren plagten uns Sorgen. 6. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Trost geschenkt. 7. Nicht allein sein Anwesenheit hat uns erfreut, sondern auch der Bericht über den Trost, den bei euch fand, so ich über ihr Sehnsucht, ihr Ruhe und ihren Eifer für mich hat. Selbst wenn mein Brief euch traurig gestimmt hat, beruh ich es nicht mehr, obwohl ich es anfangs bedort, sehe ich nun, dass die Betrübnis nur von kurzer Dauer war. 9. Jetzt freue ich mich, nicht über ihren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr geführt hat, so wie es Gott gefällt, damit durch uns keinen Schaden erleidet. 10. Denn die Traurigkeit, die Gott bewirkt, führt zu einer Ruhe, die das Heilser Folge hat und niemals beruht wird, warin die weltliche Traurigkeit letztlich den Tod bringt. 11. Satner, was dies Gottgewollt Betrübnis bei euch bewirkt hat, Welsch großen Ernst, Welsch Verteidigungs bereitschaft, Welsch Emporung, Welsch Furcht, Welsch Sensucht, Welchen Eifer und Welsch Entschlossenheit zur Wiedergutmachung. 12. Obwohl ich euch geschrieben habe, gesche dies nicht prima wegen des Täters oder des Opfers, sondern damit ihr Hingabe für uns vor Gott deutlich sichtbar wird. 13. Aus diesem Grund sind wir nun getrostet, besonders erfreut hat uns jedoch die Freude von Titus, die sein Geist durch Ukal New Kraft geschöpft hat. 14. ICH muss mich nicht schamen, nachdem ICH u gegenüber Titus gelobt hat, denn so wie unser Wort und uk war wären, so erwies sich auch mein Stolz auf uk vor Titus als berechtigt. 15. Sein Zunegang zu uk ist nun umso starker, wenn sich in uren Gehorsam erinnert und daran, wie respektvoll und ehrfürchtig in empfangen hat. 16. ICH bin glücklich darüber, dass ICH mich in jeder Hinsicht vollkommen auf euch verlassen kann.